Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Asian Movie Podcasts. Heute geht es um John Woos Hardboiled. Hardboiled ist ein absolut großartiger Actionfilm. Unglaublich geniales Ding, hammergeile Stunts, verdammt viele Explosionen und die deutsche Version ist absolut furchtbar geschnitten. Aber dazu kommen wir gleich. Hardboiled, darauf bin ich zum allerersten Mal aufmerksam geworden, als ich damals in einer Spielezeitschrift über das Spiel Stranglehold gelesen habe. Denn dort hieß es, das sei im Prinzip die direkte Fortsetzung zu dem Film Hardboiled. Und ich kannte den Film zum damaligen Zeitpunkt nicht, also habe ich mich in meinen damaligen 18 Jahren aufgemacht, einen Amazon-Account zu erstellen und mir den Film über Amazon zu bestellen. Aus überraschender Weise erhielt ich sogar den zweiten Teil noch dazu, was ich sehr interessant fand. Wie gesagt, aber darum geht es jetzt erstmal. Es geht hier um den ersten Teil, der John Woos letzte Hongkong-Produktion war, bevor er nach Hollywood ging. Er ist aus dem Jahr 1992 und der Hauptdarsteller ist Chow Yun-fat. Chow Yun-fat ist einer der absolut größten Action-Darsteller des chinesischen Kinos, kann man sagen. Er ist unglaublich gut und das war tatsächlich der allererste Film, den ich mit ihm gesehen habe. Und ich war komplett baff, als ich das Ding gesehen habe. Richtig baff. Unglaublich, wie gesagt, unglaublich gute Action-Szenen. Hammer genial inszeniert. Und um was es in dem Film geht, kann man an diesem total unglaublich bescheuerten Klappentext ablesen. Hardboiled. Inspektor Yen vom Hong Kong Police Department setzt alles daran, die brutalen Waffenschieber-Syndikate Hongkongs für immer zu zerschlagen. Seit Monaten werden Undercover-Agenten eingeschleust und Vorbereitungen für den vernichtenden Schlag getroffen, um hinter die Identität des Vermittlers zu kommen, der seine schmutzigen Geschäfte in einem chinesischen Teehaus abwickelt. Das ist übrigens die allererste Szene, by the way. Als Yen dort auftaucht, um einen weiteren Waffendeal zu vereiteln, eskaliert die Situation. Es kommt zu einer wilden Schießerei, bei der der Hauptverdächtige, aber auch viele Unschuldige den Tod finden. Inspektor Yen steht wieder ganz am Anfang. Doch in seiner sturen Entschlossenheit, Gerechtigkeit auszuüben, bleibt der Waffen, und das war's. Bleibt der Waffen. Ja. Das ist, wie gesagt, der Klappentext geht im Prinzip gar nicht bis auf die ersten paar Sekunden oder die ersten paar Minuten von dem Film. Inspektor Yen, oder auch genannt Tequila, weil sein Lieblingsgerät tatsächlich Tequila ist, kommt in ein Teehaus, möchte einen Waffenring vereiteln und es kommt, wie gesagt, zu einer absolut krassen Schießerei, in der in den ersten paar Minuten schon mehrere Leute erschossen werden. Auf spektakuläre Art und Weise. Es ist von der Gewalt her ist es eigentlich nur, die Leute werden halt erschossen und fliegen halt durch die Luft, so 3, 4, 5 Meter. Es ist jetzt nicht, es spritzt jetzt nicht alles voller Blut und Gedärmen, sondern es ist eindeutig, es ist halt wirklich, es geht mehr um den Action-Fokus als um die Score, kann man sagen. Der Film ist spitze, eine absolute klare Empfehlung von mir. Wenn ihr es schafft, diesen Film irgendwo, übrigens ungeschnitten, so wie ich ihn hier habe, zu bekommen, holt ihn euch, es lohnt sich, weil die geschnittene Fassung ist furchtbar. Ihr müsst euch das so vorstellen. Tequila kommt am Anfang in das Teehaus, es läuft die ganz normale Szene, dann gibt es eine Schießerei, Schnitt. Auf einmal ist er mit Mehl bestäubt, Schnitt. Auf einmal ist er eine Beerdigung. Ist er auf einer Beerdigung. Und niemand weiß warum. Ich war komplett verwirrt, als ich damals die deutsche Version gesehen habe. Aber die Uncut-Fassung, holt ihn euch, Leute. Das Ding ist absolut großartig.